Zum 15. Todestag von Genossen Kim Jong-il litten am 15. Dezember das Korps der ausländischen Wirtschafts- und Handelsräte und die Vertretungen der Vereinten Nationen in der TIVJK wie des Entwicklungsprogramms, des Welternährungsprogramms, der Weltgesundheitsorganisation, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation und des Bevölkerungsfonds Blumenkörbe nieder und verbeugten sich davor.